In der Glitzerpassage zwischen Karstadt und Dom stießen wir aufeinander. Hallo, sagten wir beide gleichzeitig, wollten weiter und blieben dann doch stehen. Also ich gehe da mal. Bis nachher, ich warte auf dich, sagte der Mann an ihrer Seite. Höchstens halb so alt wie sie. Okay, sagte sie. Und zu mir sagte sie, na, in die Jahre auch kommen wie? Naja, sagte ich, as time goes by. Wem sagst du das, sagte sie. Wir haben eine Zeit zusammengelebt. Gemeinsame Anwaltspraxis sogar. Gemeinsame Linie. Privat, beruflich, politisch. Leidenschaftlich. Jedenfalls meistens. Model-like ist sie immer noch. Klamotten so top wie teuer. Was sie die Kleinbürger immer gehasst hat. Wieso denn, habe ich dann gesagt, sie mir doch auch, was denn sonst? Ich nicht, hat sie dann geschrien, ich nicht. Die Tochter eines Postschaffners. 1989 fand sie fabelhaft. Endlich Schluss mit dem piefigen Spießerstaat drüben. Unternehmensberaterin ist sie heute. Wir gingen ins Café Conti auf einen Pastis. Der Mann an ihrer Seite kam dazu. Das ist Laurenz, sagte sie, mein Teilhaber. Ach ja, sagte ich. Also ich gehe da mal wieder, sagte Laurenz. Schuhe kaufen drüben, ich warte auf dich. Okay, sagte sie. Wir haben dann noch ein bisschen rumgeplänkelt. Sie müssen jetzt auch nicht mehr so lachen über Harald Schmidt, sagte sie. Und du? Politisch? Fragte sie. Immer noch der Alte? Naja, sagte ich. Dann taten wir so, als ob wir noch Fußballfans wären. Dass Schalke jetzt wieder ganz oben mitspiele. Super. Na, ist doch noch eine Basis zwischen uns, flachste sie. Naja, sagte ich. Aber beim Abschied haben wir uns plötzlich umarmt.